Resignation. Aus Morgenrot, Klabund, die Tage dämmern. Von Klabund. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Resignation. Ja, so geht es in der Welt. Alles fühlt man sich entgleiten. Jahre, Haare, Liebe, Geld und die großen Trunkenheiten. Ach, bald ist man Doktor Juris und Assessor und verehlicht. Und was eine rechte Hur ist, das verlernt man so allmählich. Nüchtern wurde man und schlecht, Herz, du stumpfer, dumpfer Hammer. Ist man jetzt einmal bezecht, hat man gleich den Katzenjammer. Ende von Resignation.